Gewiss, wir haben die Offenbarung eingegeben, wie wir Nuh und den Propheten nach ihm Offenbarung eingegeben haben. Und wir haben Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob, den Stämmen, Isa, Ayyub, Yunus, Harun und Suleiman Offenbarung eingegeben. Und Dawud haben wir ein Buch der Weisheit gegeben. Und wir sandten Gesandte, über die wir dir schon berichtet haben, und andere, über die wir dir nicht berichtet haben. Und zu Musa hat Allah unmittelbar gesprochen, alayhim salam. Ja, und mit Musa wurde gesprochen, Kalam gehalten, so wie Kalam gehalten wird. Das heißt, mit einer Stimme und vernehmbaren Worten. Ja, das ist der Glaube. Gesandte als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen, damit die Menschen nach den Gesandten kein Beweismittel gegen Allah haben. Und Allah ist allmächtig und allweise. Aber Allah bezeugt, was er zu dir als Offenbarung herabgesandt hat, er hat es mit seinem Wissen herabgesandt. Und auch die Engel bezeugen es, und Allah genügt als Zeuge. Diejenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten und sind fürwahr weit abgeirrt. Für diejenigen, die ungläubig sind und Unrecht tun, ist es nicht Allahs Wille, ihnen zu vergeben, noch sie einen rechten Weg zu leiten. Außer den Weg zur Hölle, ewig und auf immer darin zu bleiben, und dies ist Allah ein leichtes. O ihr Menschen, ja, jetzt seht ihr, sind alle Menschen angesprochen. Ja, vorher hatten wir oft, o ihr Gläubigen, und hier wird nochmal ganz klar, dass diese Einladung an alle Menschen allesamt gilt. O ihr Menschen, der Gesandte ist nunmehr mit der Wahrheit von eurem Herrn zu euch gekommen, darum glaubt an ihn, das ist besser für euch. Wenn ihr aber ungläubig seid, gewiss, so gehört Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und Allah ist allwissend und allweise. Ya ahlil kitabi, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq, innama al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhum minh, فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. O Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt gegen Allah nur die Wahrheit aus. Al-Masih, Isa, der Sohn Maryams, ist nur Allahs Gesandter und sein Wort, das er Maryam entbot, und Geist von ihm. Darum glaubt an Allah und seine Gesandten und sagt nicht drei. Hört auf damit, das ist besser für euch. Allah ist nur ein einziger Gott. Preis sei ihm. Erhaben ist er darüber, dass er ein Kind haben sollte. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und Allah genügt als Sachwalter. Was ist dieses Übertreiben, dieses Ya Ahlil Kitabi la Taghlu, diese Ghulu, diese Übertreibung? Das bedeutet, etwas oder jemanden von seiner ihm gegebenen Stellung zu überheben. Ja, ihn zu erheben von dieser Stellung und ihm eine Stellung zu geben, die ihm eigentlich nicht gebührt. Und es ist eine große Schwäche der Menschen im Allgemeinen, dass wenn sie etwas sehen, was besser ist als sie, wunderbarer ist als sie, vollkommener ist als sie selber, dass sie dann dazu tendieren können, es sehr, sehr zu bewundern, sehr davon beeindruckt zu sein. Und es bringt sie vielleicht zu solchen Gedanken, die dann nicht mehr auf der Realität basieren, sondern auf Übertreibungen. Ja, zum Beispiel, wenn wir jemanden sehen, der fromm ist, und wir dann meinen, dieser jemand wird niemals einen Fehler machen, dann basiert dieser Gedanke auf Übertreibung. Ja, denn Fehler machen ist etwas, was Teil der menschlichen Natur ist. Das heißt also, einem Propheten Stellung geben, wie sie Allah alleine gebührt. Ja, ihm Göttlichkeit zuschreiben, ist genau das, was hier gemeint ist. Deswegen heißt es ja auch danach, Al-Masih, Isa, der Sohn Mariams, ist nur Allahs Gesandter. Deswegen sagt nicht drei, also drei Göttlichkeiten, sondern sagt, Allah ist der einzige Gott. Genauso auch einem normalen Menschen die Stellung eines Propheten geben, wäre auch diese Art von Rulu. Ja? Aber andererseits, und das darf man auch nicht vergessen, die Liebe zu solchen frommen Menschen, zu den Awliya Allahs, zu den besonders nahegestellten Menschen, die Allah nahegestellt sind, die Gesandten Allahs, das gehört auch, die Liebe zu diesen Menschen, zu diesen Auserwählten, ist auch eine Art von Ibadah, von gottesdienstlicher Handlung. Ja, also eine Ehrerbietung ist da, ein Adab, eine bestimmte Benehmen ist gegenüber diesen Menschen da. Das hat alles muss sein und das hat alles seine Stellung. Ja, wie in diesen vielen Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir erfahren, dass wenn jemand unterwegs ist, um jemanden zu treffen, den er um Allahs Willen liebt, die Engel verkünden, verkünden diese Menschen, der auszieht, nur um jemanden zu treffen, den er um Allahs Willen liebt, dass Allah liebt dich und deswegen du ausgezogen bist. Ja, also das ist etwas Wertvolles, die Liebe zu um Allahs Willen, und das ist alles natürlich kein Ghuluw, keine Übertreibung in der Religion. Und hier sind zwar die Ahl al-Kitab angesprochen, aber genauso hat unser Gesandter sallallahu alaihi wasallam uns auch gewarnt, wie zum Beispiel in einem Hadith: La tatruni kama atrat an-Nasara Isa ibn Maryam. Rühmt und preist mich nicht zu so einem Ausmaß, wie die Christen Isa, den Sohn Mariams, gepriesen oder gerühmt haben, sondern sagt der Gesandte Allahs und sein Diener. Ja? Und natürlich ist der Ma'asum, die sind frei von Sünden, die Gesandten haben eine ganz, ganz besondere Stellung. Auch da darf man nicht ins andere Extrem gehen und die Stellung von jemandem zu mindern oder sogar zu Hasad dagegenüber zu haben, zu beneiden, es wegzureden. Es nicht anzuerkennen, das ist genauso falsch. Und das ist auch ein Fehler der früheren. Ja, hier wird zwar der eine Fehler mit der Übertreibung in der Erhebung angesprochen, aber genauso gab es auch den anderen Fehler, dass die zum Beispiel auch auf keiner Basis angebliche Mängel benannten und sogar das Teil von ihrem Buch wurde, angebliche Mängel ihrer Propheten, was wir als Gläubige diese Meinung überhaupt nicht teilen können. Deswegen in der Welt gibt es eine große Dynamik, eine große Spannung. Die einen, die ihr Vorbild, wer auch immer das sein mag, so sehr lieben, dass sie jeden verurteilen, der irgendwie anders denkt. Und die anderen, die gar keinen wieder respektieren und nur ihrer eigenen Meinung folgen und nur sich selber respektieren. Und das sind beide zwei Extreme. Und wieder mal ist der Mittelweg dann der beste. Al-Masih wird es nicht verschmähen, ein Diener Allahs zu sein. Also Isa a.s. wird es nicht verschmähen, ein Diener Allahs zu sein. Auch nicht die Allah nahegestellten Engel. Wer es aber verschmäht, ihm zu dienen und sich hochmütig verhält, so wird er sie alle zu sich versammeln. Was nun diejenigen angeht, die glauben und rechtschaffene Werke tun, so wird er ihnen ihren Lohn in vollem Maß zukommen lassen und ihnen von seiner Huld noch mehr erweisen. Was aber diejenigen angeht, die es verschmähen und sich hochmütig verhalten, so wird er sie mit schmerzhafter Strafe strafen und sie werden für sich außer Allah weder Schutzherren noch Helfer finden. Ja, wie verhält man sich denn, wenn man etwas verschmäht? Wie kann man es verschmähen, Abd, Knecht Allahs zu sein? Wie kann man sich hochmütig über die Anordnungen Allahs verhalten? Ja, wenn man zum Beispiel sagt, das ist eine Art, dass ich folge doch nicht dem. Ja, ich folge doch nicht diesem und diesem Ritual oder diesem und diesem Gesetzmäßigkeiten. Ja, wenn Adhan erklingt oder man weiß, es ist die Gebetszeit und man sitzt mit Leuten, die es einfach für mittelalterlich halten oder für unangebracht halten, in unserem hochmodernen Zeitalter so etwas wie ein Gebet zu verrichten, und dass man sich dann deswegen auch zu denen setzt und sagt, ja stimmt, ich mache doch sowas auch nicht. Wir machen doch sowas nicht. Wir sind doch viel zu erhaben über solch unwissenschaftlichen Handlungen. Ja, das sind alles so Arten, wie man dieser falschen Verhaltensweise zum Opfer fallen kann. Oder genauso schamhafte Kleidungsweise, die von Kultur zu Kultur natürlich variieren kann, aber bestimmten Regeln folgen muss, für geringwertig achten, weil sie nicht modern genug oder nicht genug im Trend liegt. Ja, und das ist das. Das eine ist ja, wenn man selber etwas nicht tut, was ja schon nicht gut ist und sogar vielleicht schlimm ist. Und das andere, und das ist dann noch ein Schritt weiter, die es tun, geringschätzig zu betrachten. Ja, und das ist, was Allah hier anspricht, dieser Hochmut, sich erhaben zu fühlen, sich nicht beugen können vor der Religion Allahs. Vor Allah selber und somit auch vor der Religion Allahs. Das ist, was Allah hier vor allem verurteilt. Ja, und genauso auch für alles einen eigenen Maßstab haben. Für Ehre, für Gut und Schlecht, für Recht und Unrecht. Ja, nicht die von Allah genannten Maßstäbe umsetzen und anerkennen, sondern nur, was gefällt mir. Ja, und das kann dann, je nachdem, wo man aufgewachsen ist, sehr, sehr verschieden sein. Letztendlich sollte unser ganzer Maßstab eigentlich dem ergeben sein, was Allah uns geboten hat. Ja, wir müssen schauen, was ist bei Allah geehrt. Ja, zum Beispiel, Allah SWT sagt im Koran, Inna akramakum indallahi atqakum. Wahrlich, der Geehrteste von euch bei Allah ist der, der von euch am meisten Taqwa besitzt. Ja, das heißt, nicht nur äußerliche Frömmigkeiten, ja, sondern wirklich, Taqwa ist im Herzen, Taqwa ist im Herzen und Taqwa ist im Herzen und muss dich natürlich dann auch, wenn es wirklich im Herzen angekommen ist, auch äußerlich zeigen. Ja, also letztendlich, wer wirklich Allah liebt und Allah fürchtet, der wird kein Problem damit haben, sich zu beugen, sich zu ändern, wo er kann, seine Fehler einzusehen, wo die Einsicht ihm gelingt. Ja, damit wird er kein Problem haben, sich so umzuformen, wie Allah es liebt. O ihr Menschen, zu euch ist nunmehr ein Beweis von eurem Herrn gekommen und wir haben zu euch ein deutliches Licht hinabgesandt. Was nun diejenigen angeht, die an Allah glauben und an ihm festhalten, so wird er sie in Barmherzigkeit von ihm und Huld eingehen lassen und sie zu sich auf einen geraden Weg leiten. Jetzt kommen wir langsam zum Ende von Surat An-Nisa. Wir haben am Anfang über die schwachen Glieder der Gesellschaft gelesen, über die Frauen, die Waisenkinder. Dann haben wir einiges über die Munafiqin, die Heuchler, gelesen. Dann immer wieder dazwischen ging es um Ahl al-Kitab, uns als Beispiel dienend, das schaut mal, so dürft ihr nicht handeln oder so und so ist es richtig zu handeln und so ist es nicht richtig zu handeln. Und hier am Ende, nachdem am Anfang das Thema Erbe schon angesprochen wurde, wird es hier am Ende nochmal erwähnt. Sie fragen dich um Belehrung. Sag, Allah belehrt euch über den Erbanteil seitlicher Verwandtschaft. Wenn ein Mann umkommt, der keine Kinder hat, aber eine Schwester, dann steht ihr die Hälfte dessen zu, was er hinterlässt. Und er beerbt sie, wenn sie keine Kinder hat. Und wenn es zwei Schwestern sind, stehen ihnen beiden zwei Drittel dessen zu, was er hinterlässt. Und wenn es Geschwister sind, Männer und Frauen, dann kommt einem männlichen Geschlecht ebenso viel zu wie der Anteil von zwei weiblichen Geschlechts. Allah gibt euch Klarheit, damit ihr nicht in die Irre geht. Allah weiß über alles Bescheid. Ja, somit sind wir am Ende von Surat An-Nisa angekommen und gehen jetzt über zu Surat Al-Ma'idah, der Tisch, welche eine medinensische Sura ist. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Ya ayyuhalladhina amanu, o die ihr glaubt, aufu bil'uqud, haltet die Abmachungen. Haltet die Abmachungen. Und zwar die Abmachungen, die wir mit Allah treffen und genauso auch die Abmachungen, die wir mit der Schöpfung Allahs treffen. Verträge, Versprechen, Bündnisse einzuhalten, ist ein Gebot Allahs an alle Gläubigen. Und bevor wir auch weitermachen, Surat Al-Ma'idah, über Surat Al-Ma'idah heißt es, dass sie eine der letzt offenbarten Suren des Koran ist. Ihre Gebote sind bindend, also das heißt, die Gebote, die sich darin befinden, wurden nicht abrogiert, sind nicht mansuch und sind somit bleibend bindender Natur. Erlaubt zu essen sind euch die Vierfüßler unter dem Vieh, außer dem, was euch verlesen wird, ohne dass ihr jedoch das Jagdwild als erlaubt betrachtet, während ihr im Zustand der Pilgerweihe seid. Allah ordnet an, was er will. O die ihr glaubt, entweiht nicht die Kultzeichen Allahs, noch den Schutzmonat, noch die Opfertiere, noch die Halsgehänge. Das sind die Halsgehänge, die man damals rituellerweise den Opfertieren, wenn man zur Pilgerfahrt gegangen ist, den Opfertieren an Ketten oder Halsgehängen um den Hals hing, damit man erkennen konnte, dies ist ein Allah geweihtes Tier, das man für das Opfer, für das Schlachtopfer geweiht hat. Ja, diese Dinge sind alle ja, mit dem Namen Allahs verbunden, deswegen soll man sie nicht entweihen. Noch die, die das geschützte Haus aufsuchen, indem sie nach Huld von ihrem Herrn trachten und nach Wohlgefallen. Wenn ihr den Weihezustand abgelegt habt, dann dürft ihr jagen. Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, weil sie euch von der geschützten Gebetsstätte abgehalten haben, soll euch ja nicht dazu bringen, zu übertreten. Helft einander zur Güte und Gottesfurcht, aber helft einander nicht zur Sünde und feindseligem Vorgehen. Und fürchtet Allah, Allah ist streng im Bestrafen. Ja, hier wurde uns wieder ein Prinzip, eine goldene Regel wieder mitgegeben auf den Weg. Unrecht passiert. Und wie sollen wir jetzt damit umgehen? Allah SWT erlaubt hier, das Äußerste, was ihr tun könnt, ist, dass ihr im gleichen Maße euch zurück Vergeltung übt. Aber werdet nicht selber zu Zalimin, werdet nicht selber zu Übertretern. Selbst wenn der Hass vorhanden ist, weil euch Unrecht angetan wurde, ja, wie es hier heißt, ihr wurdet von den Gebetsstätten abgehalten, selbst dieses Unrecht, was euch angetan wurde, gibt euch nicht das Recht, dass ihr im selben Maße, dass ihr auch zu Übertretern und zu unrecht handelnden Menschen werdet. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى und helft einander in Güte, in Frömmigkeit, in guten Dingen und Gottesfurcht. Ja, wo das ist, wo jemand euch dabei hilft, mit dem könnt ihr ruhig zusammenarbeiten und sollt ihr auch zusammenarbeiten, aber nicht in Sünde und feindseligem Vorgehen. Ja, das heißt, selbst wenn deine eigenen Leute das tun, Ja, die Leute, die von uns sind, mit Geschwister oder mit Familienmitglieder, wer auch immer, da, wo es um Sünde und feindseligem Vorgehen geht, wo es um Übertretung der Gesetze Allahs geht, da werden wir nicht Kooperation zeigen können. Verboten ist euch der Genuss von verendetem Blut, Schweinefleisch und dem, worüber ein anderer Name als Allahs angerufen worden ist. Ja, genauso ist auch verboten und der Genuss von ersticktem, erschlagenem, zu Tode gestürztem oder gestoßenem und was von einem wilden Tier gerissen worden ist, außer dem, was ihr schlachtet und verboten ist euch, was auf einem Opferstein geschlachtet worden ist. Ja, hier steht am Anfang von verendetem und dann heißt es später ersticktem, erschlagenen etc. Ja, deswegen ist auch der allgemeine Hukum über die Tiere, die durch Elektroschock getötet werden. Ja, die fallen normalerweise und allgemeinerweise unter den Hukum, unter die Gesetzmäßigkeit von verendetem. Ja, und sind also nicht, auch wenn sie dann danach oder auch wenn über den Elektroschock Bismillah gesprochen werden würde, das wäre trotzdem eine Kategorie, die unter verendete fällt. Und deswegen sollte man sich davon auch fernhalten. Ja, aber das ist natürlich eine sehr detailreiche Materie hier und wir werden der hier auf diese kurze Art und Weise nicht gerecht. Ja, und dann heißt es, außer was ihr schlachtet, das heißt, etwas ist zum Beispiel von einem Tier zu Tode gerissen, ist aber noch lebendig. Bevor es wirklich stirbt, schlachtet man es mit Bismillah, mit Allahs Namen und lässt das Blut rausfließen. Das ist dann noch in Ordnung und somit halal erlaubt gemacht worden. Ja, dann ist das in Ordnung. So, und genauso wie all diese Dinge zu verzehren haram, verboten ist, ist es auch verboten mit, was heißt es weiter, und mit Pfeilen zu losen. Das ist Frevel. Ja, die Pfeilloserei war ein Aberglaube unter den Arabern der Jahiliya, der vorislamischen Zeit. Ja, und der Mensch hat sich durch die ganzen Zeiten gehalten. Das war eine Art, das Schicksal zu erkunden. Ja, die gibt es verschiedensten Mittel, dies zu tun. Man kann die Hand lesen lassen, da wird der Kaffeesatz gelesen, da gibt es Horoskope etc. etc. Die Liste ist ja fast schon unendlich lang, weil der Mensch von Natur aus neugierig ist über seine Zukunft und deswegen geht er zu Wahrsagern und geht er zu Sterndeutern und ja, und im Hadith ist es so streng verboten. Ja, die Ayah hier ist sowieso schon klar. Ja, und im Hadith ist es auch noch streng verboten, dass man noch nicht mal zu solchen Menschen, Wahrsagern etc. hingehen soll, weil das eine solche verwerfliche und verbotene Tat ist. Ja, und das wird alles als Frevel beschrieben. Heute haben diejenigen, die ungläubig sind, hinsichtlich eurer Religion die Hoffnung aufgegeben. So fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet. Und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Und wer sich aus Hunger in einer Zwangslage befindet, ohne zu einer Sünde hinzuneigen, so ist Allah allvergebend und barmherzig. Ja, in unserer Religion ist alles klar. Da gibt es keinen Aberglauben, gibt es auch keine unnötigen Verdunklungen und Erschwernisse. Alles ist sehr klar, Haram ist klar und Halal ist klar. Und es gibt natürlich Grauzonen, wo es nicht mehr so klar ist, ist das jetzt vielleicht in Ordnung oder nicht. Aber uns wird gelehrt, dass die Vorsicht vorher schon beginnen muss. Ja, man soll nicht in die Grauzonen reinfallen. Ja, und man soll das Herz und das Gewissen auch so weit reinigen, dass man diesen Herz und Gewissen folgen kann. Und es heißt, فَلَا تَخْشَوْهُمْ fürchte nicht die Menschen, weil wegen der Angst oder Furcht vor den Menschen, was sagen die über mich, was tun die mir vielleicht an, wie stehe ich dann bei denen da, lässt man oft und vernachlässigt man oft die Gebote Allahs. Und Allah sagt uns, dass der Din vollkommen ist, alles wurde uns an Informationen gegeben. Also folgt nun dem, was euch gegeben wurde und trotzdem, obwohl Allah sagt, es ist alles vollkommen, es ist perfekt, so wie es ist, trotzdem bietet er uns noch eine Ausnahme an und sagt, wer sich aus Hunger oder in einer Zwangslage befindet, der, wenn er davon isst, von dem, was als verboten deklariert wurde, dann ist das für ihn keine Sünde. Ja, aber er soll es nicht wollen, er soll es nicht dazu hinneigen und er soll wirklich in einer Zwangslage sich befinden. Sie fragen dich, was ihnen erlaubt ist. Sag, erlaubt sind euch die guten Dinge. Und wenn ihr beutegreifende Tiere durch Abrichtung von dem gelehrt habt, was Allah euch gelehrt hat, dann esst von dem, was sie für euch fassen. Damit sind die Jagdhunde gemeint oder andere Jagdtiere. Und sprecht den Namen Allahs darüber aus. Und fürchtet Allah, Allah ist schnell im Abrechnen. Heute sind euch die guten Dinge erlaubt. Und die Speise derjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, ist euch erlaubt. Und eure Speise ist ihnen erlaubt. Und die Ehrbaren von den gläubigen Frauen und die ehrbaren Frauen von denjenigen, denen vor euch die Schrift gegeben wurde. Wenn ihr ihnen ihren Lohn gebt, als ehrbare Ehemänner, nicht als solche, die Hurerei treiben und sich Liebschaften halten. Ja, also das sind alles die Erlasse und unglaublich viele Möglichkeiten, die uns gegeben wurden, um auch fähig zu sein, mit anderen Glaubensanhängern zu leben, friedlich nebeneinander, miteinander sogar hier zu leben. Den Männern wird erlaubt, hier auch ehrbare Frauen, und darüber gibt es auch viel zu sagen, aber wie gesagt, hier ist nicht der Zeitpunkt, zur Ehe zu nehmen, aber es wird auch gesagt, nicht zur Ausbeutung, nicht zum Missbrauch, nicht zur Hurerei und als heimliche Liebschaft, sondern als offiziell geregelte, anerkannte, ehrbare Eheschließung. Und das soll auch wirklich der Hintergrund sein. Genauso auch die Nahrung, die muss auch an sich tayyib sein. Ja, das darf nicht zum Beispiel, Schweinefleisch kann man nicht halal machen. Ja, sondern das muss schon an sich ein reines, gutes Essen sein, was an sich halal ist. Und wenn es dann christlich geschlachtet worden ist, dann ist das in Ordnung für uns, das zu verzehren. Wer den Glauben verleugnet, dessen Werk wird hinfällig. Und im Jenseits gehört er zu den Verlierern.